Vom 10. bis zum 12. Juli fand in Pyongyang eine der Würze-Ehren des erfolgreichen Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete mit großem Publikumserfolg statt. Die werktätigen verschiedenen Kreise und Schichten, Jugendlichen und Studenten in der Stadt Pyongyang sahen sich die Darbietung an. Die Revue, die mit der Kombination von der Orchestermusik und leichter Musik koreanischer Prägung, dem Chorgesang, den vielfältigen Vokalmusikstücken und dem Tanz die neue musikalische Ebene erreicht hat, erntete von den Zuschauern großen Beifall.